Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 542, ein paar Perlen. Ja, mehr war's diese Woche mal wieder nicht mit den News, aber immerhin ein paar Perlen gab's wenigstens, ja. Ich habe ja in letzter Zeit immer mehr über Huawei berichtet, weil das eben auch von meinem Interesse her am deutlichsten war. Auch heute gibt's wieder ein ganzer Block von Huawei-Nachrichten. Aber zuerst mal was über das Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G. Es ist ein bisschen verwirrend offenbar, denn das Redmi Note 9 kann man bereits kaufen auf verschiedenen Versandhändlern, ja. Ist also jetzt nichts, was jetzt erst in ein paar Tagen rauskommt. Allerdings das Note 9 Pro 5G, das ist wiederum ein ganz neues. Aber das Note 9 ohne 5G, das wird jetzt oder ist jetzt in China gestartet. Also ihr merkt schon, es ist richtig kompliziert. Und dort, oder was heißt, es wird starten, ja. 1 Million Vorbestellungen in China für das Redmi Note 9. Aber dieses Redmi Note 9 ist ja schon erhältlich bei uns. Ja, unglaublich. Ha! Das darf vermutlich wahr sein. Ja, aber was nicht erhältlich war bisher und wo ich eigentlich weiß, wann es denn genau jetzt rauskommt, ist das Redmi Note 9 Pro 5G. Das Teil hat beeindruckende Leistungsdaten. Die Note-Reihe von Redmi hat sich ja ziemlich gemausert in den letzten Jahren und somit zählt das jetzt wirklich zu einer schönen Alternative. Die Redmi-Reihe, müsst ihr wissen, ist die günstige Reihe von Xiaomi, also sozusagen das, was Honor die ganze Zeit für Huawei war, ja, ist Redmi für Xiaomi, ja. Und diese Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G, das hat ein 6,67 Zoll Display mit Full HD Plus, 20:9 Screen Ratio, sehr interessant, ja. Mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und Gorilla Glass 5. Zum Einsatz kommt hier ein Snapdragon 750G mit einem, das ist dann Octa-Core 2,2 GHz Dual und 1,8 GHz Hexa-Kyro 570 CPU mit einer Adreno 619 GPU zusammen. Also ihr seht nicht das absolute Top-End, ja, wie jetzt zum Beispiel das Xiaomi Mi 10 Pro 5G, sondern eher eine Stufe darunter, ja, wobei der Snapdragon 750G doch ziemlich performant ist. Die Versionen, die es gibt, bis 8 GB RAM und 256 GB Speicher, erweiterbar, bis 512 GB Speicher via SD-Karte, Micro-SD-Karte. Standardmäßig wird Android 10 mit MIUI 12 ausgeliefert. Es ist eine Dual-SIM, aber Hybrid, das bedeutet entweder zwei SIM-Karten oder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte. Müsst ihr euch also entscheiden, was euch wichtiger ist. 108 Megapixel Kamera hinten, wow. Und eine, 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 2 Megapixel Tiefensensor und 2 Megapixel Makrosensor. 16 Megapixel Front-Facing-Kamera und ein Fingerabdruckscanner an der Seite zusammen mit einem Infrarotsensor, also dem Steuern von TV, steht nichts im Wege. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist genauso vorhanden wie Stereo-Lautsprecher. Außerdem ist es Spritzwasser geschützt, ja, steht hier, Splash Resistant, habe ich in englischer Form auch noch nicht gelesen, okay. Und hat dann eben auch 5G mit an Bord, ja, sowie Dual 4G mit Voice over LTE, hat Wi-Fi 802.11ac und auch MIMO ist an Bord und Bluetooth 5.1, genauso wie ein NFC System und USB Typ C Anschluss. 4820 mAh Akku runden das Ganze auf mit 33 Watt Fast Charging. Also insgesamt ein recht gutes Ding, muss man absolut sagen. Ja, nicht schlecht, kann man da nur dazu meinen. Ja. Und die Preise sind durchaus moderat. Ich muss jetzt gerade hier mal schauen. Ich glaube, das war in einem anderen Artikel die Preise genannt worden. Ja, genau, hier ist es. Also, jetzt gucke ich, dass ich nicht verrutsche. Das Redmi Note 9 Pro 5G kostet in der größten Ausstattung 8 GB, 256 GB, zumindest in China, $304. Der Preis ist natürlich noch etwas vage. Also ich denke mal, dass das in Europa dann schon auf die 399 kommen wird. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Preis dann nicht eingehalten werden kann. Die kleinste Version möchte ich auch erwähnen, die kostet $243, 6 GB, 128 GB. Hier ebenfalls muss man einiges dazulegen, denke ich, für den europäischen Markt. Ja, dann ist ja noch das Redmi Note 9 5G ohne Pro gestartet. Das gibt es auch in der größten Version zu 8 GB, 256 GB RAM. Da kostet es €258, ja. Und jetzt fragt mich bitte nicht, wie diese Preisunterschiede da zustande kommen. Ja, es ist auf jeden Fall ein anderes Display verbaut. Das kann man schon sehen anhand von den Leistungsdaten. 6,53 Zoll ist also ein kleineres Display schon mal. Aber auch mit Gorilla Glass 5, 5000 mAh Akku. Und hier dürfte es wohl genau hier richtig 49 Megapixel Hauptkamera mit 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Da wird also offenbar gespart. Aber ansonsten steht dem in nichts nach. Und dann gibt es eben noch die Redmi Note 9 4G Version. Und da bin ich jetzt endgültig überfragt. Denn in Europa, also hier bei uns gibt es ja schon, muss ich gerade mal gucken, habe ich eben gerade aufgerufen. So, jetzt muss ich mal gucken. Da gibt es ja schon das Note 9 Pro. Genau. Das kommt hier auf €299. Das hat aber irgendwie andere Daten. Ja, kein 5G-Prozessor. Dafür die 6,67 Zoll, wie das 5G-Modell. Also ihr seht mich einigermaßen verdutzt, besser als das 4G-Modell, Redmi Note 9 4G-Modell. Ja, das hier ist aber ein 4G-Gerät. Und ihr seht, also hier ist alles komplett durcheinander. Ja, weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung, jedenfalls diese Redmi Note 9 Pro Version, die es offenbar schon gibt, die hat 128 GB Speicher mit einer 64 Megapixel Kamera und die kommt, wie gesagt, auf 299. Ich muss noch gerade gucken, wie viel Hauptspeicher die hat. Gucken wir mal, musste was dabei stehen. Genau, die hat auch nur 6 GB Hauptspeicher. Ja, also da muss ich natürlich, da spreche ich natürlich keine Empfehlung dafür aus. Also mit daher Ausschau halten, wann das Redmi 9, Note 9 Pro 5G rauskommt. Das 5G ist hier offenbar sehr, sehr wichtig. Also Es ist schon eine ziemliche, ein ziemliches Chaos meiner Meinung nach hier mit diesen einzelnen Bezeichnungen und das dann, ich meine, die reden hier dann auch natürlich, oder die Presse redet von der Redmi Note 9 Serie, ja, aber diese Geräte, wo bei uns unter Redmi Note 9 verkauft werden bisher, die haben mit dieser Ankündigung hier ja gar nichts zu tun, die haben ganz andere Leistungsdaten. Und da muss ich mich schon fragen, was soll das hier? Keine Ahnung. Muss ganz ehrlich sagen, da bin ich wirklich überfragt. Das ist ein totales Chaos und ich hoffe, dass Xiaomi hier nicht den Überblick verliert. Außerdem hat Xiaomi jetzt unter der Redmi-Marke auch eine neue Uhr herausgebracht. Die ist auch schon komplett ausverkauft in China, noch bevor es sie offiziell verkauft wurde. Ja, also das ist sozusagen die PlayStation 5 der Smartwatches. Ja, die ist ausverkauft, noch bevor sie verkauft wird. Ja, tja, so ist es. Und zwar kann ich mir auch vorstellen, warum. Die wird selbst ich kaufen. Also wenn die noch verfügbar wäre, würde ich die mir jetzt kaufen. Ja, weil trotzdem, dass die so rechteckig ist, und das mag ich ja nicht, weil die sieht auch ja exakt aus wie eine Kopie von der Apple Watch und die finde ich einfach nur gruselig, übel, schlecht. Ja. Aber für die Funktion, wo das Teil hat, ja, für $45 her damit, da bestelle ich gleich zwei, fertig. Ja, also, das gibt's doch nicht, sowas. Unglaublich. Und deswegen ist die wohl auch schon ausverkauft. Da denken wohl noch mehr Leute so wie ich. Ja. Egal was bei dem Preis, egal wie die aussieht, ja, ich nehme gleich zwei, fertig. Ja, 1,4 Zoll Display, 130x130 Pixel Auflösung. Angeboten werden in China zumindest 120 und mehr Watchfaces bereits über die Mi Fit App. Ja. Und Bluetooth 5.0 BLE ist verfügbar und auch NFC ist integriert. Ob das in Europa irgendwas nützt, wird sich dann erst rausstellen. Ja, 50 Meter wasserdicht, auch das ist natürlich ein super Ding für eine Smartwatch von dieser Art, vor allem von diesem Preis. Ja. Und deswegen ist es schon ja, verständlich, dass die so schnell weggeht. 7 Tage Laufzeit mit einer Aufladung, ja, soll es geben. 2 Stunden braucht die, bis sie voll ist. Ich glaube, das ist auch überschaubar und es dürfte dann also ausreichend sein. Coole Sache. Diese Redmi Watch, die werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ja. Auch wenn die optisch mich jetzt mal wieder überhaupt nicht anspricht. Ja, überhaupt nicht. Ist es trotzdem für den Preis und die Funktionen dann eine schöne Sache, muss man schon sagen. So, jetzt habe ich gerade mal das Mikrofon ein bisschen leiser gemacht. Ich habe gerade gesehen, dass ich da hier euch heute anschreie. Sorry, wenn ihr jetzt hier unterschiedliche Lautstärken habt, aber ich glaube, das war eben ein bisschen zu laut. Ja, also, von daher hat Xiaomi diese Woche schon mal richtig reingehauen und ich denke, wir hören da auch nächste Woche noch was drüber. Es gehen zwar schon Gerüchte über das Xiaomi 11 aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, halte ich mich noch ein bisschen zurück, weil die noch so vage sind, ja. Da sage ich erstmal noch ein bisschen abwarten. Ich habe auch diese Woche noch einige andere Gerüchte gelesen, wo ich mir sage, also das lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht davon schon zu sprechen. Ja, aber okay, dass, wenn sich das wirklich herauskristallisieren sollte, dann werde ich das natürlich noch ansprechen. Aber ich habe gemerkt, diese Woche kam die meisten Gerüchte von ein und derselben Quelle. Und die meisten Gerüchte davon fand ich etwas seltsam. Ja, also man hat schon fast die Vermutung, dass diese Quelle gehackt wurde. Ja. Aber naja, mal abwarten, was da wird. Deswegen, also ich bin vorsichtig. Das Internet, ja, ich weiß noch nicht, ob man das hier überhaupt in die Uncast-Sendung reinnehmen sollte, aber ich fand es trotzdem mal spannend, weil bei Smartphones ist ja alles auf die Apps abgerichtet, aber man vergisst damit oft, dass man eigentlich alles machen kann über das Internet. Ja, genau. Immer wenn wir darüber sprechen, oh mein Gott, wir haben keine Google-Dienste mehr, oh Gott, was machen die Leute nur mit ihren Honor-Smartphones, mit ihren Huawei-Smartphones und da kann man ja gar nicht, da kann man ja gar nichts mit anfangen mehr mit diesen Geräten. So? Ist das so? Also ich weiß nicht, man kann ganz einfach die Dienste, fast alle Dienste, über den Browser nutzen. Ja, so sieht's aus, ganz normal. Ja, ihr installiert euch Firefox-Browser, gibt's auch ohne Google Play Services. Dann loggt ihr euch bei Google ein und ihr könnt Google Maps benutzen, ihr könnt Google Mail benutzen, ihr könnt alles Mögliche benutzen, ja, sogar Google Docs gehen, ja, also Cheats und so weiter, alles möglich. Und nur selten, also es gibt meistens auch spezielle Versionen, Web-Apps, ja. Wenn ihr die nicht haben wollt, müsst ihr im Browser dann einfach die Desktop-Version aufrufen und schon könnt ihr das auch machen. Also das darf man nie vergessen. Und deswegen, das Internet ist immer noch die wichtigste Grundlage, ja, von all dem. Die Apps, die sind ersetzbar. Das Internet nicht. Ja, jedenfalls nicht durch die Apps, sollte es jedenfalls nicht so sein, ja. Egal, was ihr machen wollt, ihr könnt auch Google Fotos über den Browser benutzen. Ja, ihr könnt Bilder uploaden, ihr könnt sie downloaden, ihr könnt sie teilen. Alles über den Browser geht ohne Probleme. Ja, so ist es. Deswegen komme ich dann trotzdem nochmal auf das Internet zu sprechen. Die Grundlage von jedem Smartphone. Ja, und Internet ist ja nicht nur World Wide Web. Internet ist ja auch das, was darunter liegt. Ohne Internet keine Apps. Ja. Jedenfalls hat das Internet die Welt komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Manchmal zum Guten, manchmal aber auch zum Schlechten. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber ich glaube, das ist immer so. Wenn irgendwas sich ändert, gibt es immer auch natürlich eine schlechte Seite. So wie es vorher auch schlechte Seiten und gute Seiten gab. 370,7 Millionen registrierte Domains, ja, können nicht irren. So viele registrierte Domainnamen gibt es heute und das ist wirklich eine unglaublich hohe Zahl. Dennoch muss man sagen, manche Leute könnten auch überrascht sein davon, dass die so niedrig sind. Ich meine, wenn wir mal sehen, wie wichtig das Internet geworden ist, haben von, naja, ich weiß nicht, wie es momentan die aktuelle Weltbevölkerung, also wird bald 7 Milliarden sein, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel es momentan ist. Also ich schätze, ich sag jetzt einfach mal Näherung 7 Milliarden, ja, Menschen und davon. Es gibt aber nur 370,7 Millionen Domains. Das bedeutet, nur ein Bruchteil der Menschen haben überhaupt eine eigene Domain. Das mag viele Ursachen haben. In Deutschland kann ich mir zum Beispiel vorstellen, warum. Ja? Wer will denn schon mit einem Bein im Knast stehen, ja, mit einer eigenen Domain, dann nimmt man lieber irgendein Subdomain vom Anbieter, dann muss der sich mit an erster Front mal damit rumschlagen. Ja. So sieht es aus. Und auf der anderen Seite, denke ich, wird auch das Problem sein, dass das Bewusstsein eben durch die Smartphones auch ein bisschen gebremst wurde, dass eine eigene Domain eigentlich ganz gut ist. Hm? Eigentlich sollte jeder Mensch, finde ich, eine eigene Domain haben, wo dann auch seine E-Mail-Adressen beispielsweise darüber laufen, ja, seine ganzen Sachen eben. Und ich finde, das wäre eine schöne Sache, so wie ein Mensch eben auch eine normale Adresse hat. Und manche haben auch zwei oder drei, das ist aber auch kein Problem. Im Gegensatz zu echten Adressen kann sich Internetadressen jeder ein paar Stück leisten, ja, null Problemo. Und dort ist man dann eben erreichbar. Statt dass man, ja, eben so, wenn man überlegt, so bei Facebook oder bei, ja gut, bei Google gibt es momentan eigentlich nichts mehr so groß. Na, vielleicht, wenn man die Mailadresse nimmt bei Google, ja, dann ist es mehr oder minder so ein gemietetes Hotelzimmer. Ja. Hm. Okay. Also so eine richtige Adresse ist es nicht, finde ich. Und das sollte man sich auch mal darüber nachdenken, was das vielleicht auch einen Eindruck macht für jemand anderem, wenn man hier zum Beispiel gerade im Geschäftsbereich ist das also ein Unding, finde ich, wenn dort ein Geschäftsmann eine Mailadresse hat von irgendeinem Anbieter. Das wirkt nicht seriös. Ja, also braucht dann schon eine, finde ich, für Seriosität eine eigene Domain. Hm. Naja, okay. Stellt euch einfach mal vor, ihr gebt als Adresse irgendein Hotel an, na, dann werdet ihr auch nochmal nachgefragt, also wenn ihr nicht gerade Udo Lindenberg seid, ja, dann stimmt mit euch was nicht. Wobei, ich glaube, der wohnt jetzt auch nicht mehr im Hotel. Ich glaube, der ist umgezogen. Ne? Genau. Tja, nun denn, aber wie auch immer. Trotzdem ist die Zahl von 370,7 Millionen Domains, finde ich, immer noch beeindruckend. Die meisten Domains hat natürlich die .com-Domäne. Die hat 150,3 Millionen. Und ehrlich gesagt, auch das verwundert mich, ehrlich gesagt, das ist nicht so viel. Ihr müsst ja bedenken, das sind auch Firmen, hauptsächlich Firmen mit dabei, ja, alle möglichen Unternehmungen, ja, Gruppen, Vereine, und das ist eigentlich, ich kann's ja kaum glauben, ist da nicht ein Fehler passiert? Hat da jemand was falsch übersetzt? Ja, ich muss, guck mal hier, bei Rarysign hat da was veröffentlicht, ich muss das gerade mal aufrufen. Nein, das stimmt, 370,7 Millionen. Ich dachte, das wäre ein Übersetzungsfehler vielleicht, ja, dass es 370 Milliarden sind, aber nein, tatsächlich. Also ich find's schon ziemlich, insgesamt gesehen schon ziemlich schwach. Dennoch ist es eine beeindruckende Zahl allgemein gesehen, ja. Die interessant auch, dass .tk-Domains stärker genutzt werden wie .org. Das hätte ich jetzt nicht vermutet, ja. .ru sind es nur 5,7 Millionen, hä? Und .cn 24,7 Millionen. Ja. Wie gesagt, das ist alles sehr, sehr verwunderlich. Von daher eine interessante Statistik hier, die von Verisign publiziert wurde. Und ja, nun denn. Also es geht eigentlich auch nur übrigens nur um Top-Level-Domains, ne? Das dürfte klar sein. Ne? Gut, Android 12 macht die Updates leichter. Eine gute Nachricht für Leute, die noch Google Play Services haben und sich wie immer Sorgen machen um die Versorgung mit Firmware-Updates. Oder soll ich vielleicht sagen, in Zukunft eher Betriebssystem-Updates oder System-Updates. Denn das war immer eine Schwierigkeit. Da war oft der Netzbetreiber noch dazwischen, der noch was zu melden hatte und so weiter und so weiter. Und so verzögerten sich immer wieder bei den Leuten diese Firmware-Updates. Bei Android 12 soll es dann endlich Schluss sein damit. Es wird über Android 12 wesentlich einfacher sein, ja, zu updaten, denn die Updates kommen dann wirklich so wie im Project Mainline, das ja bereits schon gestartet ist, ja, in Android 11 und auch in Android 10 schon die ersten Anfänge zeigte, ja, dass eben hier alles komplett über den Play Store geupdatet wird. Und das bedeutet, dass die Netzbetreiber endlich außen vor gelassen werden können. Ja. Zumindest zu einem Großteil. Das ganze unterliegende System, Ja, kann quasi abgedatet werden über den Play Store, wo ich bezweifle, dass das auch einfach so geht, ohne das Okay vom Betreiber, vom Netzbetreiber, ist dann die Baseband-Version. Ich denke, da ist nach wie vor dann eine Freigabe des jeweiligen Netzbetreibers erforderlich. Aber trotzdem, das ist ein riesiger Schritt nach vorne bereits dann. Und wenn dann alles so auch in Android 12 tatsächlich kommt, dann wäre das eine schöne Sache. Ja. Vorgesehen ist es jedenfalls ab Android 12 eben dieses sogenannte diese Android Runtime in dem Mainline-Modul eben zu einzubauen, ja, und dann eben dass dann eben diese Systemkomponenten, die einzelnen, über den Play Store geupdatet werden. Allerdings muss man sagen, eine Frage bleibt da offen: Kann man das dann auch verhindern? Weil was man zum Beispiel gar nicht oftmals wahrnimmt, ist, dass bestimmte Play-Services bereits jetzt geupdatet werden, und zwar ohne, dass ihr es verhindern könnt. Ja, und da ist meiner Meinung nach wichtig, dass man sagen kann, nein, ich möchte keine System-Updates haben, auch nicht, wenn die über den Play Store kommen, denn ich möchte mein System erstmal beibehalten, ja, aus welchen Gründen auch immer. Ein Grund wäre da zum Beispiel, dass man notfalls auch verhindern kann, dass über ein Angriffsszenario vielleicht eine modifizierte Firmware einfach so installiert wird. Ja? Denn das ist eines der größten Bedenken von mir. Wenn so ein Mechanismus existiert, um die Firmware, also quasi die Betriebssystemkomponenten direkt abzudaten, und dieses System wird kompromittiert, beispielsweise durch Malware, dann ist das Smartphone endgültig unter Kontrolle dieser Malware, und man kann das auch unter Umständen gar nicht mehr herausfinden, ohne spezielle Analyse-Tools, dass hier überhaupt eine fingierte Software arbeitet. Ja? Und deswegen muss man wirklich da vorsichtig sein. Ich sag nur Stichwort Staatstrojaner. Also wenn ich ein System-Update nicht mehr verhindern könnte, dann wäre das zumindest mal sicherheitstechnisch ein Desaster. Ja? Aus dem einfachen Grund, weil wenn zum Beispiel Leute, die Journalisten beispielsweise in fragwürdigen Regionen zum Beispiel aktiv sind, und die könnten dann ein Update still und heimlich im Hintergrund nicht mehr verhindern, könnte quasi jederzeit das Smartphone von jemandem kompromittiert werden, ohne dass dann hier was getrickst werden könnte. Ja, das, wenn so ein Firmware-System kommt, ist es ja im Prinzip wesentlich schwieriger. Ja, hier müssen mehrere Stationen, mehrere Firmen müssen da mitmachen, damit ihr das bekommt. Und dann ist einem ja auch freigestellt, installiere ich das oder installiere ich das nicht. Die automatische Installation kann man abstellen oder zumindest verschieben, weiter nach hinten schieben, ja, immer weiter nach hinten schieben, bis zum Beispiel eine kritische Phase beispielsweise vorbei ist, und dann kann man das Update machen und dann gucken, was damit los ist. Ne? Also, wie gesagt, es bleiben da natürlich ein paar Fragen offen, und ich hoffe, dass man diese Funktion dann auch abschalten kann, sodass die Systemkomponenten eben nicht geupdatet werden automatisch. Ja. Oppo stellt die, habe ich das nicht schön ausgesprochen? Oppo. Also Oppo, ja, ist noch schlimmer. Nein, ich sage lieber Oppo. Oppo ist noch schlimmer. Die stellen die Produktion von diesen ausrollbaren Smartphones ein. Ja, das wurde als Technik-Show, also so als was technisch machbar ist, mal gezeigt. Ja, wo also so ein Gerät von 6,7 Zoll Größe auf 7,4 Zoll Größe einfach so ausgerollt werden konnte. Ja, und zwar mit einem motorisiert angetriebenen Mechanismus, ja, zum Sliden. Also das muss man nicht selbst ziehen oder so, das wurde per Motor gesteuert und so. Aber das, auch wenn das sehr eindrucksvoll war für die Leute, die das gesehen haben auf solchen Shows, ja, hat die Firma die Pläne jetzt eingestampft, sowas auf den Markt zu bringen erstmal. Und ich finde, das ist auch eine gute Entscheidung. Man hat nämlich eins gesehen, diese Foldable Phones, ja. Man muss noch mal gucken, das sind Firmen Samsung, Huawei, die machen solche Geräte. Und also, wenn man sagt Nische, ist es noch übertrieben. Ja, das sind also ganz, ganz, ganz wenige Leute, die sich so ein Smartphone holen. Natürlich, sicherlich auch wegen dem Preis. Auch das mag natürlich eine Rolle spielen, weil egal, ob das jetzt vielleicht technisch kein Problem wäre, wenn das technisch nicht zu einem annehmbaren Preis umgesetzt werden kann, dann ist es vollkommen sinnlos, das auf den Markt zu bringen. Ne? Das muss man ja auch mal sehen. Und somit wird dieses futuristische Smartphone wahrscheinlich nie kommen. Wie gesagt, Sinn oder Unsinn kann man natürlich streiten. Ich selbst finde diese Foldable Phones eigentlich nicht besonders reizend, ja. Aber ich denke auch, dass das wird sowas. Ich kann mich täuschen, ja. Vielleicht, wenn die Technologie weiterentwickelt wird und die unkomplizierter wird und auch nicht ganz so offensichtlich wird, ja, und der Formfaktor stimmt, also viele, viele Wenn und Aber, ja, dann wird das vielleicht mal ein normales Gerät werden, ja, so ein Foldable Phone. Aber im Moment sehe ich das eher sowas wie Virtual Reality Brillen, ja, oder 3D-Fernseher. Ja, technisch machbar, wenn man sieht, beeindruckend, ja, aber so außer ein paar Leute wird es niemand vom Hocker hauen oder wird es niemand nutzen wollen, weil es eben zu viele Nachteile mit sich bringt, ja. Virtual Reality Brille, ganz klar, ne, man hockt da mit so einem riesen Ding auf dem Kopf, ne, kriegt nichts mit, was drumherum vorgeht, und für die anderen ist man nur noch ein Scherz, ja, wenn man da so rum ja, zappelt, ne. Und bei diesen Foldable Phones beispielsweise ist eben das Problem, dass die sehr anfällig sind, sehr empfindlich sind und dass die im zugeklappten Zustand halt eben auch nicht besonders schön ästhetisch aussehen, ja. Und diese Haptik ist auch wieder eine Sache, ja. Also habt ihr auch das, diese Barriere, die ihr überwinden müsst, wenn ihr so ein Display, ein schönes, großes habt und ihr knickt es zusammen, ja, ihr faltet es zusammen. Also ich habe da immer so eine, also ich habe da definitiv so eine Grenze zu überwinden. Ich krieg das kaum über mich, das Display zu biegen, weil normalerweise wäre das Ende des Displays, ne, aus, ja. Deswegen, tja, ich will lieber keinen Druck auf das Display ausüben, ne? So instinktiv, auch wenn man es kann, und deswegen, also haptisch finde ich es, das fühlt sich so an, als ob ich mich immer dazu zwingen müsste, dieses Gerät wieder zu zusammenzuklappen. Nee. Ist nix. MediaTek hat's da wohl schon besser. Die brauchen sich über solche Sachen keine Gedanken zu machen. Und ich glaube, die Nische wird MediaTek, wenn man überhaupt von einer Nische sprechen kann, schnell verlassen. Mhm. Denn der neue MT6893 schlägt den Snapdragon 865 jetzt im AnTuTu-Benchmark deutlich. Ja. Wow, wie krass ist denn das? Da kann man ja schon fast sagen, nur armer Snapdragon. Ja. Hier bei Antutu schafft das Snapdragon 611.419, der MediaTek MT6893, die müssen noch einen besseren Namen dafür holen, wird es auch passieren, der kommt auf 622.409. Allerdings, der Exynos 1080 und der Kirin 9000 Prozessor sind beide deutlich schneller als der MediaTek und unglaublich viel schneller natürlich auch als der Snapdragon. Das seht ihr mal, was hier Your Way auch zum Schluss, wenn man so sagen will, weil das scheint ja jetzt vorübergehend der letzte Prozessor aus der Fertigungsanweisung von Your Way zu sein, der Kirin 9000, ja. Das sieht man aber mal, wie gut diese Prozessoren sind. Das ist unfassbar. Ja. Jedenfalls wird es hier noch weiter aufgeschlüsselt. Ja, die CPU, da hat der Snapdragon einige Vorteile gegenüber dem MediaTek. Aber auch hier der Kirin 9000 ganz weit vorne. Bei der GPU sieht es dann wieder komplett anders aus. Da ist der MediaTek deutlich vor dem Snapdragon. Und der Kirin und der Exynos kämpfen da um sich, also gegenseitig um den Spitzenplatz, ja. Und beim Memory-Zugriff, da zieht der MediaTek sogar auf den zweiten Platz, ja, recht deutlich, und lässt den Exynos und den Snapdragon weit hinter sich. Auch das ist äußerst beeindruckend, muss man sagen. Also MediaTek mischt ganz oben mit der neuen Prozessor-Generation und Snapdragon kommt langsam in das Hintertreffen. Also ich muss klar sagen, Qualcomm wird am meisten profitieren von dieser Schlacht hier gegen Huawei, ja, diese Erpressung gegen Huawei, denn die Entwicklung von HiSilicon mit den Kirin-Prozessoren ist gerade durch die Decke gegangen. Das sieht man ganz deutlich an dem verdammt nochmal schnellsten Smartphone-Prozessor der Welt, dem Kirin 9000, ja, wie deutlich der sich abhebt von dem Snapdragon. Und klar ist, der nächste Chip, der kann noch nicht mal ein Kirin sein, da wird wahrscheinlich dann eben auch ein MediaTek eingesetzt werden, aller Gerüchte nach. Vielleicht ja auch der, mal sehen. Ja. Jedenfalls Snapdragon ist jetzt gerettet sozusagen technisch durch die Aussicht halt nächstes Jahr und ist irgendwie traurig, da kann man sich eben nicht so schön freuen. Da sieht man aber auch, wie stark die technische Entwicklung durch die USA gedämpft wurde, wie die verlangsamt wurde und wie schnell das weitergegangen wäre, wenn eben Huawei hier nicht so erpresst worden wäre. Die Kirin-Prozessoren wären nächstes Jahr uneinholbar geworden, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt wird nur noch ein Schatten davon übrig bleiben. Tja, so ist es halt. Aber ne, was einem nicht umbringt, macht einem hart. Da wir jetzt schon bei Huawei sind, Huawei Phones und Smart und Tablets, ja, bekommen jetzt das EMUI 11 Update. Genau. Und da ist jetzt für Europa, für Westeuropa speziell, ja, schon einiges angekündigt. Die P40-Reihe sowie das Mate 30 Pro bekommen das Update bereits jetzt im Dezember noch. Wow! So schnell geht das, ja. Also ihr könnt euch freuen, wenn ihr so ein Gerät habt. Ihr bekommt noch im Dezember EMUI 11. Die Leute mit dem Mate XS, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, 20X und 20X 5G, die bekommen alle das Update im ersten Quartal 2021. Das Nova 5T und MatePad Pro sowie das MediaPad M6 bekommen ebenfalls im ersten Quartal 2021 dieses Update. Also bis März solltet ihr das haben. Ja, Wahnsinn. Und auch in anderen Teilen der Welt sieht es ähnlich aus. Da hat es wieder Huawei eine gute Update-Reihe gemacht. Allerdings weiß ich leider noch nichts, was mit den Honor-Geräten ist, da die sind in dieser Tabelle nicht erwähnt. Ja, also da muss man dann mal abwarten. Das Honor V40 übrigens, weil ich ja auch schon von den Prozessoren gesprochen habe, da verstärken sich jetzt die Gerüchte, ja, dass die wohl keinen Kirin 9000 Chip bekommen. Es hat ja noch geheißen, dass die Pro-Modelle den Kirin 9000 bekommen, ja, und die normalen eben diesen Dimensity 1000 Plus. Ja. Allerdings verdichten sich eben die Gerüchte, dass dies nicht richtig ist, sondern dass das Gerät, das V40, auch das V40 Pro dann eben statt dieses Kirin-Prozessor, den Kirin 9000, eben den Dimensity 1000 Plus bekommt. Das würde natürlich bedeuten, dass es im Vergleich zum Mate 40 dann im Gegensatz zu der, so wie es früher immer war, ja, eben nicht die gleiche Rechenleistung hat, sondern etwas schwächer ist, CPU-mäßig, ja. Die Unterschiede werden nicht ganz so groß sein zwischen den Dimensity 1000, aber trotzdem deutlich. Ja, ich meine, man wird es nicht groß merken, schätze ich mal, ja, weil viele andere Komponenten eben da ja auch eine Rolle spielen. Vielleicht schaffen sie es ja und machen da 2 GB RAM extra, ja, und schon ist der Geschwindigkeitsverlust nahezu ausgeglichen. Ja. Mal gucken, aber diese Aussage, dieses Gerücht ist schlüssig, finde ich. Ja. Es kommt zwar auch wieder von dieser besagten Quelle, wo ich mir nicht sicher bin, ob die nicht mittlerweile gehackt ist, weil die auch ganz absurde Sachen rausgehauen hat letzte Woche, wobei die normalerweise immer sehr verlässlich waren, aber so viele Gerüchte und so seltsame Gerüchte wie diese Woche von der Quelle kamen noch nie. Ja. Aber hier dieses Gerücht, das ist doch absolut logisch. Ich wüsste nicht, wo die Prozessoren herkommen sollen. Vor allem, wenn man davon ausgehen kann, dass die P50-Reihe ja, bestimmt auch mit einem Kirin 9000 ausgeliefert werden soll. Ja? Das heißt, die Anzahl der Kirin-Prozessoren ist massiv eingeschränkt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Honor V40 eben diese extrem seltenen und wichtigen Kirin 9000 Prozessoren bekommen. Ja? Nur damit ihr wisst, was da das Problem ist, die Kirin 9000 Prozessoren, die jetzt in den Mate-Geräten, in den Mate 40 Geräten verbaut werden und im P50 verbaut werden, das sind Stückzahlen, die vor einem bestimmten Datum, ich glaube irgendwann im September, kam der endgültige Stopp. Das heißt, nur bis dorthin durfte Huawei von HiSilicon diese Chips bauen. Nach diesem Datum durften weder welche hergestellt werden und schon gar nicht an Huawei ausgeliefert werden. So, und das heißt, dass die nur das haben, was die schon vor etlichen Monaten bestellt hatten, was dann eben im September ausgeliefert worden ist. Und das heißt, es gibt keinen Nachschub mehr. Die haben nur noch diese Prozessoren. Und dann ist es vorbei mit Kirin-Prozessoren. Das war's. Ende. Und das heißt eben auch, dass man hier extrem aufpassen muss, welches Gerät welchen Prozessor bekommt. Die haben ja schon angefangen, einige Midrange-Geräte auf MediaTek-Prozessoren umzustellen. Und jetzt eben das V40 kann man fast sicher davon ausgehen, dass es ebenfalls auf MediaTek-Prozessoren umgestellt wird. Mir ist schon ein Rätsel, wo die Kirin 9000 Prozessoren hernehmen wollen für die P50-Reihe. Das würde voraussetzen, dass die eben auch nicht sehr viele Mate 40 verkaufen. Ja, die Verkaufszahlen sind deutlich zurückgegangen, aber in China ist die Nachfrage natürlich ungebrochen hoch, denn bei denen gab es nie Google Services auf den Huawei-Geräten, nie, und auch auf keinem anderen Gerät, das in China angeboten wird. So von daher wird die Nachfrage eben hier gebremst werden. Aber wird die genug gebremst werden, dass die noch genug Chips von denen haben? Wie viel haben die gekauft? Keine Ahnung. Das müssen ziemlich viele sein, ja. Aber ja, gucken wir mal, wie das so wird. Ja. Das wird noch eine raue Zeit werden, sag ich mal, bis da letztendlich dann was sich herauskristallisiert, wie es denn jetzt weitergehen soll. Ja. Das Huawei P50 jedenfalls, das wird ja dann auch wieder ein neues Flaggschiff-Gerät werden. Aber, wie gesagt, was da noch alles bis dorthin passiert, das weiß eigentlich niemand so genau. Unsicherheit ist aber schlecht fürs Geschäft. Ja, noch ein anderes Gerücht. Dieses P50 soll auch eine neuartige Kameralinse haben. Ja. Auch dieses Gerücht kommt von dieser komischen Quelle. Ja. also da muss ich sagen, da habe ich wirklich jetzt mit Vorsicht wollen agieren. Eigentlich wollte ich dieses Gerücht auch nicht, wie viele andere diese Woche, auch nicht bringen, ja, weil ich da wirklich sehr unsicher bin. Es gibt nichts, was jetzt da irgendwie das bestätigen könnte, ja. Aber angeblich soll es eine Flüssigkeitslinse geben beim P50, und das ist eine neue Linsentechnologie, die natürlich deutliche Verbesserungen mit sich bringt. Ein schnellerer Fokus beispielsweise, ja, höhere Bildqualität auch mehr Flexibilität. Und die sollten wahrscheinlich in der Telefoto-Linse eingesetzt werden, wo die natürlich besonders sinnvoll ist, eben durch das flexible Handling. Ja. Was kann man da sagen? Also Linsen, ja, kann man auch mit Flüssigkeit quasi formen. Ja, es gibt da natürlich jede Menge Probleme, ja, und so einfach, wie sich das anhört, ist es nicht, aber es ist durchaus möglich. Das heißt, statt Glas beispielsweise oder Plastik nimmt man eben Flüssigkeit, die in einem Behältnis, meistens eben Plastik, oder einer anderen flexiblen Hülle eingepackt ist, ja, und kann diese dann durch Druck verändern, wie man gerne möchte. Man kann die formen, man kann die also auch zum Beispiel so stark formen, dass man eben verschiedene Brennweiten bekommen kann. Ja. Und dadurch ist natürlich viel, viel mehr möglich. Aber es gibt einen Haufen Probleme und diese Entwicklung geht jetzt schon Jahre bisher. Tauchten die Gerüchte immer mal wieder auf und wurden nie umgesetzt. Ja, ob es diesmal so ist, ist eben halt fraglich. Ja, man würde das Huawei auf jeden Fall zutrauen und vor allem, die könnten das auch tun, weil diese Sparte davon nicht betroffen ist. Ja. Aber dennoch bleibt natürlich die Frage offen, ist das denn wirklich Tatsache oder bleibt es hier beim Gerücht? Naja, mal sehen. Nun denn, Wir sind sogar durch schon mit den Nachrichten. In der Community gab's auch nichts in dieser Woche. Entschuldigung. Und deswegen kann ich auch gleich zur App der Woche kommen. Und zwar ist es diesmal was ganz anderes geworden, als ihr sonst immer gewohnt seid. Ja, normalerweise ist es immer ein Spiel, aber diesmal nicht. Diesmal ist es eine Manga-Bibliothek, das heißt eine App, bei der ihr Mangas lesen könnt. Und zwar legal, ja, mit wirklich bekannten Serien auch. Diese App nennt sich Mangamo, also Mangamobil sozusagen, ja, Mangamo. Und die starte ich gerade mal hier. Moment, Moment. So, dann gucke ich nämlich mal für euch. Ich wollte euch unbedingt einiges sagen, welche Apps denn hier, Entschuldigung, welche Mangas denn hier verfügbar sind. Das sind natürlich sehr viele drin, die ich selbst auch nicht kenne, ganz klar. Das ist ja auch Sinn der Sache. Ja? Sonst wäre die App ja zumindest für mich dann total uninteressant. Aber hier drin sind wirklich Manga-Serien. Bitte nicht verwechseln, keine Animes. Das sind Manga hier. Das heißt, ja, Stories, ne, wie Comics halt, ja, also zum Lesen, nicht zum Film angucken, aber viele dieser Manga, die ihr hier auch findet, die sind verfilmt worden oder haben Videospieladaptionen bekommen und gehören teilweise auch richtig zum Kult, ja. Also hier ist zum Beispiel Loving Yamada, ja, beispielsweise, oder Devil Chi, sehr lustig gemacht. Attack on Titan, das dürfte vielleicht einiges sagen, ja, Before the Fall. Also hier sind auch oft Teile drin, die zum Beispiel auch gar nicht als Anime erschienen sind, ja, weil normalerweise diese Anime-Verfilmung, das ist meistens basierend auf Manga. Ja, wenn die Manga gut genug sind und eine größere Leserschaft haben, dann kommen die japanischen Studios auf die Idee, Mensch, das könnte man auch als Anime verfilmen sozusagen, ja? Und dann erst schaffen die quasi dann den nächsten Schritt. Fairy Tail ist beispielsweise auch so eine Serie. Fairy Tail hat ja selbst als Anime schon den Durchbruch geschafft, ja, also die Kette hat sie durchlaufen, unglaublich. Fairy Tail ist eine Serie, die läuft sogar bei uns. Stellt euch das mal vor, ja, international ist es also, ja, die läuft bei uns auf RTL 2, ja, und wie gesagt, so viele interessante Serien. The Seven Deadly Sins Manga gibt's hier auch. Das gab eine Videospieladaption davon. Das war auch mal App der Woche, The Seven Deadly Sins. Gibt nämlich auch ein super geniales Android-RPG davon. Ja? Also wenn ihr da mal die Hintergrundstory sehen wollt, auch das dann möglich. Und natürlich, wie gesagt, noch viele, viele, viele andere Serien, die hier, die ich selbst nicht kenne und die ihr euch da angucken könnt. Insgesamt sind zurzeit, ständig wächst diese Bibliothek, über 1000 Volumes, ja, von Manga zu lesen, und die sind legal lizenziert. Ja, legal lizenziert. Also, ich sage ja nochmal klar, es sind auch ein paar ältere Sachen dabei, ja. Attack on Titan, Fairy Tail, The Seven Deadly Sins, Battle Angel Alita, Ghost in the Shell, Ausrufezeichen, jawohl, Blame, Inuyashiki, Knights of Sidonia, Canterbury und Space Brothers und auch übrigens auch, das ist genial, Dropkick on My Devil, das, wenn ihr das nicht kennt, guckt euch das mal an auf Amazon Prime, Dropkick on My Devil, ich habe mich kaputt gelacht, total abgedrehtes Anime, und ich befürchte, das Manga wird mindestens genauso abgedreht. Ja, also wunderbar, ganz, ganz toll. Ihr könnt, wenn ihr hier diese App installiert, könnt ihr drauf zugreifen. Im Moment gibt es 30 Tage kostenlos Zugang. Denn eins ist klar, jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Denn eins ist klar, wenn diese Manga-App. Diese japanischen Publishers, 15 Stück, ja, lizenziert, offiziell, legal, dann heißt es natürlich, die kostet was. Ja, die Lizenz, natürlich. Und zwar nicht so wenig. Und das heißt, auch diese App ist nicht kostenlos, beziehungsweise die App ist schon kostenlos. Aber wenn ihr nach den 30 Tagen weiterlesen wollt, ja, dann braucht ihr ein Abo, ja, und zwar kostet das, Moment, da muss ich jetzt gleich mal nochmal die App da starten, also nicht wirklich viel, ja, das sind knapp, das sind 4 Euro, ja, 4,89 Euro pro Monat, ja. Erstmal habt ihr 30 Tage frei, kostenlos, zum Testen. Wenn ihr es danach weiter nutzen wollt, 4,89 Euro pro Monat. Unlimitierter Zugang, ja. Neue Chapters täglich, ja. Keine Werbung. Und ihr könnt einfach, wenn ihr keine Lust mehr habt, einfach euer Abo kündigen von heute auf morgen. Ich weiß, es ist nicht populär, dass man heutzutage für irgendwas zahlt. Aber ihr müsst euch so vorstellen, es gibt nur zwei Möglichkeiten, an Manga zu kommen. Entweder ihr bezahlt Geld oder ihr macht es illegal. Einfach deswegen, weil die japanischen Lizenzgeber sehr, sehr, sehr streng sind. Sehr streng sind. Also die geben ihre Sachen nicht einfach kostenlos ab. Ja? Und ich denke, die Qualität dieser Manga rechtfertigt auch den Preis. Die Menge ist unglaublich. Wenn ihr auch nur eine Serie, nur eine einzige Serie davon in gedruckter Form kaufen wolltet. Also wenn so eine Serie, und das ist eigentlich die normale Größe, ja, 12 Volumes hat, ja, dann, wenn man jetzt guckt, 6 Euro kostet ein Band, ja, ein Volume, ja, dann könnt ihr also euch gleich ausrechnen, dass ihr hier unglaublich viel Geld spart. Also das, was weniger als eine einzige Volume bekommt ihr hier für über 1000 Volumes. Unglaublich, oder? Deswegen würde ich mal sagen, ist das, wenn man es mal so nimmt, okay, man hat es nicht gedruckt, aber das ist geschenkt. Das ist geschenkt hier. Ja. 30 Tage zum Testen könnt ihr jedenfalls machen. Ja, da ist es kostenlos, und wenn es euch dann eben nicht gefällt, einfach abbestellen und ihr seid das Ganze wieder los. Die App heißt also Mangamo, Manga Mobile zusammen, Mangamo, und ist im Play Store erhältlich. Kein Problem, das Ganze geht in-App, die Purchases, die Käufe, ja, also könnt ihr das alles recht komfortabel machen. 4,89 Euro pro Monat, wenn ihr es weiter benutzen wollt, kann ich nur empfehlen, und ja, ladet es einfach mal runter. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. In der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden, ja. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es noch weitere Links zu einigen behandelten Themen, auch wenn diesmal nicht besonders viele Links dran sind, aber der Link eben zu dieser App der Woche auf jeden Fall. Die Shownotes findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Ja, da muss irgendwas sein, ne, zum Runterklappen oder so. Ja, und dann seht ihr eben den Begleittext und dann kann es losgehen. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.